Nun fragen wir weiter. Gab es im Mittelalter eine derartige weit verzweigte, einflussreiche und geistig gebildete Vereinigung? Ja, die mittelalterliche Kirche war eine, oder besser die einzige, derartige Organisation. Betrachten wir die spätmittelalterliche Kirche als ein einheitliches Ganzes, so stellt sie sich uns vor Augen als ein wohlgefügter Organismus von riesigen Dimensionen. Von den zwei großen Bestandteilen, aus denen sich der Leib der Kirche zusammensetzte, dem Klerus und der Laienmasse, scheidet der letztere aus unserer Betrachtung aus. Wir fassen den Begriff Kirche in seiner enger gezogenen Bedeutung als Gemeinschaft der Geistlichkeit. Für uns ist die Kirche der Priesterstaat, die fest gekittete Vereinigung der Geistlichkeit aller niederen und höheren Grade. Glieder dieser großen, einzigartigen Familie saßen im späteren Mittelalter an allen Ecken und Enden der abendländischen zivilisierten Welt. Durch gleiche Erziehung, gleiche Tätigkeit, gleiche Sprache, gleiche Lebensanschauung und gleiches Lebensziel fühlten sich die Mitglieder dieses geistlichen Staates aufs engste miteinander verbunden. Eine Organisation, wie sie nicht straffer gedacht werden kann, knüpfte die Gesamtheit an einen obersten Willen, an den Papst in Rom. Jeder Willensimpuls, der im Kopfe dieses gewaltigen Organismuses, das heißt in der römischen Kurie, aufblitzte, fand einen Weg in den Körper und setzte sich, wenn es nötig sein sollte, in den entferntesten Gliedern in die Tat um. Die Frage, war im Mittelalter eine universale Fälschungsaktion größten Stils möglich, können wir nur mehr dahingehend beantworten, in einer weltumspannenden, straffen Organisation, wie sie die spätmittelalterliche Kirche, besser der Klerus, darstellte, bestand zweifelsohne die Möglichkeit, einen außerordentlichen Plan wie die allgemeine systematische Verfälschung der mittelalterlichen Überlieferung allen Ernstes zu erwägen und mit Aussicht auf Erfolg zur Verwirklichung zu bringen. Natürlich soll damit nicht gesagt werden, dass ein derartiger Entschluss im Ernste von einem beliebigen mittelalterlichen Kleriker oder von einer lose zusammenhängenden Gruppe von Klerikern innerhalb der Kirchengemeinschaft gefasst werden konnte, sondern die Möglichkeit sowohl der ersten Erwägung als auch der Durchführbarkeit eines solchen Riesenunternehmens lag allein bei der Kirche als Ganzem, lag bei der obersten Leitung, also bei der Kurie in Rom. Wenn in Rom, im Schoße der obersten geistlichen Behörde, der Plan einer universalen Fälschungsaktion beschlossen wurde, so waren ohne Frage für eine Verwirklichung dieses Planes die günstigsten Aussichten vorhanden. Ein Heer von wissenschaftlichen Arbeitern stand innerhalb der Geistlichkeit, besonders innerhalb der Ordensgeistlichkeit, zur Verfügung oder konnte für diesen Spezialzweck herangebildet, leicht ergänzt und vermehrt werden. Unter der Oberaufsicht eines Stabes gelehrter Kleriker konnten die untergeordneten Mitarbeiter alle mechanischen Arbeiten verrichten. Alle Mitarbeiter konnten sich, da sie allen hemmenden Verhältnissen des bürgerlichen Lebens enthoben waren, mit ganzer Kraft der zugeteilten Aufgabe widmen. Der strikte geistliche Gehorsam verbürgte im Verein mit der strengen Disziplin unbedingte Geheimhaltung der Aktion. Wenn die Gesamtkirche unter Leitung der obersten Behörde hinter Kirchen und Klostermauern zu der großen Fälschungskampagne schritt, so war die ganze übrige Welt nicht in der Lage, das geheimnisvolle Treiben zu verstehen und zu begreifen. Dadurch, dass die Wissenschaft im alleinigen Besitze der Geistlichkeit war, stand die ganze übrige Welt etwaigen Geschichtsverfälschungen hilflos gegenüber, ja, der Laie konnte nicht einmal erkennen, dass überhaupt etwas Ungewöhnliches hinter den Klostermauern vor sich ging. Somit hat es als ausgemacht zu gelten, wenn die spätmittelalterliche Kirche als solche, das heißt die Leitung der Gesamtkirche, den Plan fasste, nach bestimmten Gesichtspunkten eine systematische, allgemeine Korrektion der Geschichte in die Wege zu leiten, so war nach Lage der Dinge die Aussicht auf ein gutes Gelingen des Unternehmens eine denkbar günstige. Die Möglichkeit einer spätmittelalterlichen Fälschungskampagne größten Stils, und zwar im Schoße der Gesamtkirche, bestand zweifellos. Von der Vorfrage, ob im späteren Mittelalter im Schoße der Gesamtkirche eine allgemeine systematische Geschichtsverfälschung sowohl in der urkundlichen als auch in der literarischen Reihe möglich gewesen sei, was zu bejahen war, gehe ich nun zu der Hauptfrage über. Diese lautet: Hat die Kirche unter Vorantritt und Leitung Roms eine derartige universale Fälschungsaktion tatsächlich unternommen? Was weiß die historische Forschung an Beantwortungsmaterial für diese Frage aller historischen Fragen beizubringen? Wir wissen bereits, es ist noch spärlicher als wenig, nämlich nichts, was die Geschichtswissenschaft über das Problem universale Fälschungsaktion zu sagen hat. Die historische Wissenschaft kennt ein solches Problem gar nicht, richtiger, sie erkennt solches Problem nicht an. Sie ist überzeugt, dass es ein derartiges Problem überhaupt nicht geben kann. Mindestens zweimal schon während der letzten zwei Jahrhunderte ist die Geschichtswissenschaft, wie im Heft 2 berichtet wurde, auf das Problem gestoßen worden. Beide Male haben die Historiker nicht gemerkt, dass da das Generalproblem der papiernen Überlieferung mahnend vor ihnen stand. Das Riesenproblem der beiden Male außerhalb des Bezirkes der Wissenschaft sozusagen vor ihren Toren das Haupt erhoben. Die Wissenschaft wehrt die Frage nach universaler Geschichtsfälschungsaktion energisch und grundsätzlich ab. Eine solche Frage gilt nicht als wissenschaftlich. Die Tatsache, dass bis auf unseren Tag die so emsig und gründlich arbeitende historische Forschung an jener Fragestellung, die an Dringlichkeit und Tragweite jede andere geschichtliche Fragestellung himmelhoch übertrifft, achtlos vorübergehen konnte, wird für alle Zeiten ein wuchtiger Beweis dafür sein, wie unendlich schwer es auch in historischen Dingen ist, sich dem allmächtigen Banne des Vorurteils, der Autorität und der Gewohnheit zu entwinden.